Am Samstag ging in Berlin die viertägige Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde zu Ende, in deren Zentrum auch die sogenannte Online-Sucht steht. Online-Sucht liegt vor, so die Psychologen, wenn Menschen sich so lange in Internetforen aufhalten, mit Computerspielen unterhalten oder aber pornografische Seiten aufsuchen, dass darüber das Interesse an Freunden und Familie vernachlässigt wird und dass sie ihre Arbeit vernachlässigen. Am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim wird darüber geforscht. Thomas Hinz ist dort wissenschaftlicher Mitarbeiter. Herr Hinz, lassen Sie uns zunächst doch eine kleine Soziologie der Internetsüchtlinge entwerfen. Wer ist denn davon betroffen? Ja, also zunächst muss man sagen, dass es vor allem Jugendliche sind, die sich hier sehr angesprochen fühlen vom Internet. Also das hängt damit zusammen, dass das Internet Funktionen aufnimmt, die die Jugendlichen direkt ansprechen. Also da ist zum Beispiel das Thema Abgrenzung von den Eltern, also Bedienung einer noch relativ neuartigen Technologie oder auch das Spielen mit Identitäten in virtuellen Welten, also sich zum Beispiel ausprobieren in Form einer Persönlichkeit oder einer Person, die man vielleicht als Ideal begreift und hier relativ gefahrlos und anonym Erfahrungen sammeln kann. Also Jugendliche, das heißt für Sie wahrscheinlich Menschen unter 20 Jahren? Ja, so unter 20 Jahren, wobei man nicht sagen kann, dass Ältere da immun sind. Also auch Ältere, die zum Beispiel einsam sind. Und da kommen wir zu einem zweiten Punkt, der eigentlich sehr wichtig ist. Wenn jemand relativ isoliert ist, vielleicht auch ängstlich ist in puncto Kontakt mit anderen Personen, oder aber auch aus irgendwelchen Gründen eine schlechte soziale Resonanz hat, sind die natürlich eher gefährdet, sich im Internet aufzuhalten und hier Erfahrungen zu sammeln als Personen, die jetzt sozial gut integriert sind. Wenn ich das höre, was Sie sagen, dann versuche ich das mal zusammenzufassen, so in Soziologenkategorien: Singles und Menschen über 50? Ja, also durchaus kann man hier feststellen, dass es da nochmal, ja, dass die Wahrscheinlichkeit ansteigt gegenüber jetzt zum Beispiel Familienvätern in den 30ern, die gut integriert sind, die auch in der, ich sag mal, realen Welt ihre Aufgaben haben und auch hier keine Probleme damit haben. 1% aller Internetnutzer sind süchtig, sagen Sie, 10% sind mindestens gefährdet. Wie kann man denn diesen Menschen nahe kommen in der Diagnose? Warum halten Sie sich so lange im Internet auf? Sie haben bei den Jugendlichen da schon skizziert, einerseits Absetzung von den Eltern. Bei den Älteren sagen Sie, das ist Ersatz für Verlust an Sozialverhalten. Also die Frage dahinter ist halt, was am Internet macht süchtig? Ist es das Medium, also der Umgang mit dieser Form der Technik? Oder ist es ein spezifischer Inhalt, also die Message? Das kann dann durchaus sein, dass es hier zum Beispiel in puncto soziale Kontakte Defizite gibt vielleicht, die dann da aufgefangen werden, indem im Internet gefahrlos Kontakt aufgenommen werden kann, relativ anonym bleiben kann. Oder ist es vielleicht die Aufregung, die eine Person bei zum Beispiel Online-Auktionen erlebt? Oder stellen Sie sich eine Person vor, die eben auch isoliert vielleicht ist, eine schlechte soziale Resonanz hat und dann vielleicht Erotikseiten präferiert. Wann liegt denn aus Ihrer Sicht abnormes Verhalten vor? Wenn ich mich eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden im Internet bewegt habe, im Chatforum? Ja, ich möchte das gar nicht mal so sehr an der Dauer des Aufenthalts im Internet festmachen. Also natürlich kann man feststellen, dass Personen, die da Probleme haben, übermäßig lange sich damit befassen. Also im Gegensatz zu Personen, die jetzt keine Probleme damit haben, vielleicht viermal so lang. Ich möchte es eher festmachen an dem, was Personen im Internet erleben und welche Konsequenzen das hat. Also zum Beispiel auch, wenn diese Personen offline sind. Ist es dann zum Beispiel so, dass die nervös werden, die Gedanken dann doch immer wieder um das Internet kreisen? Und welche Konsequenzen hat das? Also zum Beispiel kann ich noch Verpflichtungen wahrnehmen oder vergesse ich die Zeit oder die Kontrolle, besser gesagt, über meine Internetnutzung. Beispiel wäre, ich möchte eine Information aus dem Internet ziehen und es würde im Normalfall vielleicht 5 Minuten in Anspruch nehmen und plötzlich stelle ich fest, dass dann doch wieder 2-3 Stunden vergangen sind. Ist das jetzt spezifisch an das Internet, an Online-Kommunikation gebunden? Ich frage deshalb dagegen, also wir bleiben zunächst mal bei den Jugendlichen, die ja gerne das Internet nutzen, um zu spielen. Wer als Jugendlicher in den 60er oder 70er Jahren 3 oder 4 oder 5 Stunden lang Monopoly oder Mensch ärger dich gespielt hat, galt als kommunikativ. Wer jetzt ein anderes Medium dazu benutzt, den, ich sage das jetzt mal aus meiner Sicht, stigmatisieren sie als seelisch gefährdet. Nur weil sich das Medium gewandelt hat. Wer, um bei den Älteren zu bleiben, 5 Stunden lang am Stammtisch sitzt und mit Menschen realen Austausch pflegt, wird als normal betrachtet. Wer diesen Austausch mit einem anderen Medium, mit einem digitalen Medium über das Internet macht, der wird nun plötzlich als abnormal Norm dargestellt. Ist das nicht eine Fragestellung, die Sie auch beschäftigen müsste? Ja, natürlich. Und dazu möchte ich zwei Aspekte anführen. Zum einen sind natürlich alle Verhaltensweisen irgendwo dazu geneigt, dass man auch irgendwann feststellt, es ist ein zu viel da. Die Frage, die mich allerdings bewegt, ist, welche Konsequenzen hat das? Leiden diese Personen darunter? Und ich glaube, wenn jemand jetzt in einem geselligen Kreis Monopoly spielt, hat das weniger oder gar keine negativen Konsequenzen als eine Isolation zu Hause. Sie müssen sich auch die Situation dieser Personen vorstellen, die jetzt im Internet sind. Da fehlt es dann auch zum Beispiel an Bewegung. Da können ganz andere Krankheiten auch ins Spiel kommen, die eben durch diesen Bewegungsmangel sozusagen verursacht werden. Und ich hatte eben schon erwähnt, eine Voraussetzung oder was man oft findet, sind eben diese Bereiche Depressivität oder soziale Isolation, die dann eben nochmal verstärkt werden im Internet oder durch diese übermäßige Beschäftigung zu Hause allein mit dem Internet. Und die entscheidende Frage ist dann immer, leidet diese Person darunter? Ich glaube, dass viele derjenigen, die im Internet spielen, von den Jugendlichen wahrscheinlich dieses Leid nicht empfinden, auch wenn es Verhaltensauffälligkeiten gibt. Und diejenigen, die massenhaft diese Pornoseiten konsumieren, wahrscheinlich das auch als Sublimation von anderen Defiziten empfinden. Soweit werden wahrscheinlich diese Menschen auf sie nicht zukommen, sondern diejenigen, die das als abnormes Verhalten empfinden. Lassen Sie uns kurz auf die Therapieseite blicken. Wie kann man solche Menschen therapieren? Ist es tatsächlich möglich, über das Internet, also das Medium, wo man sie am schnellsten und direktesten erreichen kann, sie zu therapieren. Das wäre ja im Grunde ein Widerspruch in sich, ja, sie vom Internet loszubekommen, indem man sie an dem Ort, wo man sie am schnellsten erreichen kann, bekommt. Haben Sie das schon in Ihrem Institut mal versucht? Nee, wir selber haben das nicht versucht, aber man muss es, glaube ich, kontrovers diskutieren. Ich denke mal, dass es eine sehr sinnvolle Aufgabe dahin erfüllen kann, dass das Problembewusstsein gesteigert wird und dass man sich mit anderen austauscht, dass man zum Überlegen kommt einfach. Allerdings kommt es in der Therapie wirklich darauf an, nicht weiter auf das Internet zu fixieren, sondern Alternativen zum Internet zu schaffen, wo eben diese Funktion, die das Internet übernommen hat, als zum Beispiel soziale Kontakte pflegen, auf andere Art und Weise wieder aufgenommen werden. Das kann, ganz banal gesagt, auch der Sportverein sein.